Ich bin tot, das weiß ich schon, aber hier bleibe ich. Aus Liebe zu dir, mein Schatz, wie ein Schatten werde ich sein. Du wirst mich nicht um dich herum sehen, aber du wirst meine Liebe spüren. Jeden Schritt, den du machst, werde ich auf dein Wesen achten. Ein Schatten bin ich und werde immer sein. In deinen Nächten werde ich sein. Ich werde dich niemals verlassen. Unsere Liebe ist unsterblich. Deine Liebe ist unsterblich. In der Brise wirst du fühlen, Flüstern meines Friedens. Ich bin dein unsichtbarer Führer, dein so empfindsamer Wächter. In deinen Träumen werde ich leben, deine Ängste werde ich vertreiben. Niemand wird dich zum Weinen bringen, ich werde dich immer umarmen. Ein Schatten bin ich und werde immer sein. In deinen Nächten werde ich sein. Ich werde dich niemals verlassen. Unsere Liebe ist unsterblich. Wirst du fühlen, Flüstern meines Friedens. Ich bin dein unsichtbarer Führer, dein so empfindsamer Wächter. In deinen Träumen werde ich leben, deine Ängste werde ich vertreiben. Niemand wird dich zum Weinen bringen, ich werde dich immer umarmen. Ein Schatten bin ich und werde immer sein. In deinen Nächten werde niemals verlassen. Unsere Liebe ist unsterblich.